Kundgabe 8643. Empfangen am 13.10.1963. Erklärung über Wassertaufe. Ihr begreifet immer noch nicht meines Wortes geistigen Sinn. Ihr leget euch die Buchstaben aus nach eurem Verstand. Und ihr könnet daher auch nicht zu den rechten Ergebnissen kommen. Ihr könnet es nicht verstehen, was ich euch sagen wollte, als ich zu meinen Jüngern sprach: Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unter Taufe verstehet ihr immer nur das Untertauchen in das Wasser, eine äußere Form, welche die Menschen anwenden, um ihren Gehorsam gegen das Gebot der Taufe kundzutun, die aber eben auch nur eine äußere Begleitform war und ist, niemals aber den eigentlichen Kern meines Gebotes berührt. Die Wassertaufe an sich bringt keinerlei Wandlung des Menschen zustande, was ihr Menschen doch werdet zugeben müssen. Erst die Zuwendung dessen, was vom Vater, vom Sohn, vom Geist ausgeht, was die Liebe des Vaters, die Weisheit des Sohnes und die Kraft des Geistes beweiset. Das kann in dem Menschen eine Veränderung bewirken und ist erst die wahre Taufe, die ein jeder Mensch empfangen haben muss, um sein Ziel auf Erden zu erreichen, sich zu vollenden, um sich mit mir zusammenschließen zu können, auf ewig. Der Vater, die Liebe, ist ein ewiges Feuer, von dem das Licht der Weisheit, der Sohn, ausgeht. Und es muss nun auch die Kraft des Geistes sich äußern. Es muss der Mensch als schwaches Geschöpf von Liebe und Weisheit so erfüllt sein, dass er selbst nun wieder zu Kraft und Freiheit gelangt. Er muss von meinem Geist erfüllt sein. Also Liebe, Weisheit und Geisteskraft müssen ihn kennzeichnen als göttliches Geschöpf, das zur Vollkommenheit zurückgekehrt ist. Es muss der Mensch untertauchen im Meer meiner Liebe. Er muss eingeführt werden in alle Wahrheit, was immer geschehen wird durch meinen Willen, meine Kraft und meine übergroße Liebe. Taufet sie im Namen des Vaters. Bringet ihnen mein Wort in Liebe dar, das Weisheit in sich birgt, und machet dadurch das Wirken des Geistes im Menschen möglich, das Liebetätigkeit voraussetzt, weil die Äußerung meines Geistes die Endäußerung meiner Liebe ist, die in der Zuleitung der Weisheit, einem wahrheitsgemäßen Wissen, zum Ausdruck kommt. Liebe, Weisheit und Kraft. Darüber müsstet ihr Menschen wahrheitsgemäß aufgeklärt werden. Und diese Aufklärung ist eine wahre Geistestaufe, die aber nicht durch ein Untertauchen im Wasser ersetzt werden kann. Verstehet es doch, ihr Menschen, dass ihr euch nicht an äußere Formen binden sollet. Verstehet es, dass ich wahrlich nicht Äußerlichkeiten von euch fordere, sondern immer nur das bewerte, was im Geist und in der Wahrheit unternommen wird. Und wenn ihr nun als Beweis eures rechten Denkens die Taufe des Johannes an mir im Jordan anführet, so bedenket, dass die Menschen in jener Zeit noch sehr wenig wussten von mir, dass sie zu jener Zeit viel auf äußere Handlungen gaben und es erst eines bestimmten Reifegrades des Einzelnen bedurfte, um diesem den geistigen Sinn der Taufe verständlich machen zu können. Zudem bewiesen die Menschen durch den Willen, sich von Johannes taufen zu lassen, ihr Verlangen, ihrem Gott und Schöpfer näher zu kommen. Und in jener Zeit war dies schon ein erheblicher geistiger Gewinn. Und so unterzog auch ich selbst mich dieser Handlung, um das Wirken meines Vorläufers Johannes zu legitimieren. Denn es wäre sinnlos gewesen, den Menschen diese äußere Handlung zu erklären als unwichtig, weil sie für die reine geistige Wahrheit noch kein Verständnis hätten aufbringen können. Es brachte ihnen eine Wassertaufe keinen Schaden, doch Nutzen erst dann, wenn sie auch das Wort Gottes annahmen, das ihnen Johannes brachte. Und so auch wird jetzt der Mensch die Taufe empfangen, wenn er mein Wort, das ihm meine endlose Vaterliebe zuleitet, annimmt, danach lebt und dadurch zur Weisheit, die von der Liebe ausgeht, gelangt, und nun auch mein Geist in ihm erweckt wird, der Licht und Kraft ist und im Menschen wirket. Dies alles ist jedoch nicht zu ersetzen durch die Wassertaufe. Nur wird letztere immer ein Symbol bleiben, eine äußere Form, von der die Menschen nicht abgehen wollen, weil sie alles nach außen zu demonstrieren suchen und sich nicht mit dem Wert rein geistigen Erlebens begnügen. Ich kann euch nur immer wieder sagen, dass alle äußeren Handlungen und Gebräuche keinen Wert haben, dass ich niemals einen Menschen bewerte, was er nach außen hin tut, sondern allein die innere Einstellung zu mir und meinem Wort ausschlaggebend ist, denn so wie ein Mensch mein Wort annimmt, es anerkennt und seinen Lebenswandel diesem Wort gemäß führet, wird er sich vollenden noch auf Erden, denn mein Wort ist das Wasser des Lebens, das dem Urquell entströmt. Und in diesem Wasser sollet ihr untertauchen. Dieses Wasser wird eurem Leibe entströmen, und ihr werdet die geistige Taufe erleben, wenn der Geist in euch zum Leben erwacht. Wenn Liebe, Weisheit und Kraft euch durchdringen und ihr wieder zu eurem Urwesen werdet, das ihr waret im Anbeginn, wenn ihr durch das Wasser des Lebens zum ewigen Leben gelanget, das ihr nun ewiglich nicht mehr verlieret. Amen.